Es prangt mit weichem Moos und Klee, dort blühet manche schöne Blume. Hier gibt zur Flora großem Ruhme sich eine Pflanze in die Höhe und will den Wachstum zeigen. Das Holderhain sucht sich in Schmuck und Schimmer zu erneuern. Die Kastalinnen singen Lieder, die Nymphen gehen hin und wieder und wollen hier und dort bei unseren Linden und was den angenehmen Ort ihres schönsten Gegenstandes finden. Denn dieser Tag bringt allen Lust, doch in der Sachsenbrust geht diese Lust an aller Stelle.